passiert. Hier erleben Sie Ostfriesland, wie es liebt und lacht. Die größten Ostfriesenwitze zu den kleinsten Preisen. Ich darf das denn wohl noch mal eben dolmetschen für unsere Ostfriesen. Ihr kennt doch ein paar Insulaunes, die sehr alt sind. Kein dumme Vollgas Kurgasten. Und wenn sie das denn nicht anders willen, dann muss ihr durch den Hals voll legen, so was ich das nun nicht machen darf. Das habt ihr wieder alle nicht verstanden, nicht? Nee. So, ihr wisst überhaupt eine ganze Menge noch nicht. Nein, nein, aber Kinder, nun frage ich euch ehrlich, warum geht der Ostfriese rückwärts auf den Klo? Das ist doch so einfach, weil er mit seinen großen Füßen da sonst nicht wenden kann. Ne? Ja, guck, das hättet ihr ja nur eigentlich wissen können. Ja, oder die Frage, wie kriegt man einen Ostfriesen am Bellen? Ja, das ist so einfach. Guck, du musst ihm bloß sagen, da hinten, da gibt das den ostfriesischen Landwein ganz umsonst, den Dornkart. Ja, und dann fragt der Ostfriese gleich, wo? Ja, der Ostfriese hat ja auch kein leichtes Leben, nicht? Nein, das hat er nicht. Du musst dir mal vorstellen, ja, die Arbeitsplätze in Ostfriesland sind ja man rar. Aber nun ist da ein bisschen Industrie angesiedelt worden, ist da auch eine Wäschefabrik. Und die stellen auch Oberhemden her. Und in diesen Oberhemden, da haben sie so eine schwarze Rose. Guck, so wie ich hier, so eine, nicht? Ja, wisst ihr denn, wozu die schwarze Rose da ist? Ja, das ist so wieder so, ihr wisst auch reinweg gar nichts, diese schwarze Rose. Das ist das Signal für den Ostfriesen. Wenn das Hemd so dunkel ist, dass er die Rose nicht mehr erkennen kann, dann muss es in die Wäsche. Ja, so ist das. Ja, überhaupt, der Ostfriese ist ja ein denkender Mensch. Ihr müsst nun nicht glauben, dass Ostfriesland immer so platt gewesen ist, wie das jetzt ist, so flach, so mit Marsch und flachem Land. Nee, ist planiert worden von den Ostfriesen. Ja, wisst ihr auch warum? Weiß wieder keiner, nicht? Oh, das ist so einfach. Die haben das extra platt gemacht, damit sie mittwochs schon sehen können, wer sonntags zu ihnen zum Tee trinken kommt. Ja, so Ostfriesland, ja, das ist das, ich weiß das wohl, ja. Aber Ostfriesland, es ist eine ganz eigene Welt. Guck mal, da kommt eines Tages, da kommt mal ein Mann in eine Buchhandlung. So, das muss so zwischen Ost-Ochtersum und Eisens ungefähr muss das gewesen sein. Und da sagte ich, ja, ich möchte gern einen Globus kaufen. Ja, sagt der Buchhändler, den können Sie ja gerne haben. Soll das nur so ein kleiner sein mit einem Bleistift zum Anspitzen oder ein bisschen größer? Und wir haben auch welche, die sind erleuchtet. Nee, sagt er, ich will einen anderen Globus. Ja, was denn, Fendt? Ja, einen von Ostfriesland. Ja. Ja, der Groschen, der fährt mal langsam bei euch, nicht? Ostfriesen, ist das überhaupt kein Problem, sowas? Ja, ihr wisst ja sicher auch gar nicht, warum der Ostfriese so viele Windmühlen hat. Wisst ihr nicht, ne? Ja, das ist, ja, ihr seid nicht fortschrittlich, das ist das. Guck mal, in den Windmühlen, da sitzen unten die Zahnärzte drin und die brauchen doch einen Antrieb für ihre Bohrer. Ja, wenn ihr denn am Montag vielleicht mal irgendwo einen Ostfriesen seht, der ein bisschen ein Pflaster im Gesicht hat, ein bisschen zerkratzt ist und sowas, da müsst ihr euch nichts bei denken. Das kommt davon, der hat am Sonntag versucht, den mit Messer und Gabel zu essen, nicht? Dann passiert das schon mal. Ja. Ja, und weil ich nun gerade bei Messer und Gabel bin, ihr kennt doch sicher alle auch diese Pferdeköpfe oben, diese gekreuzten an die Giebel von den Häusern, nicht? Ja, und da habt ihr sicher auch schon mal gesehen an den Häusern oben anstelle von diesen Pferdeköpfen so richtige Messer und Gabel gekreuzt, nicht? Ja, das ist kein Restaurant, wie ihr meint. Nein, das ist eine Auszeichnung für 25 Jahre unfallfreies Essen. Und hinter diesen Pferdeköpfen, deren, wenn ihr denn mal auf den Fiers von den Dach lang guckt, da liegen manchmal so Sandsäcke drauf, nicht? Habt ihr sicher auch schon gesehen. Wisst ihr, warum die da? Hat sich nie einer Gedanken drüber gemacht, nicht? Ja. Ja, das ist ganz einfach. Das ist, dass der Mief das Dach nicht abhebt, nicht? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, das passt. Ja, ja, das passt euch nur wieder nicht. Ich sehe das schon. Aber ihr müsst euch darüber klar sein: Ostfriesland ist eine eigene Welt. Ja? Aber über Ostfriesland ist die Luft so sauber, so rein und so gut, wie ihr man bloß wollt. Wisst ihr, wovon das kommt? Nein. Das habe ich euch doch eben erzählt, weil die Sandsäcke auf den Dächern liegen. Oh, ja. Ja, ihr kennt Ostfriesland natürlich nur als das Land der Teetrinker, nicht? Ja. Ja. Warum trinkt denn der Ostfriese so viel Tee? Ja, das ist eine eigene Geschichte, das muss ich euch schon mal sagen. Denn der Ostfriese, der geht gern Schwierigkeiten aus dem Weg, wenn er das kann, nicht? Und Tee trinkt er eigentlich nur deswegen so viel. Da waren mal ein paar Ostfriesen, die haben Kaffeebohnen mit Schafködeln verwechselt. Und seitdem trinkt der Ostfriese eben Tee. Nicht? Das ist eine ganz einfache Erklärung. Ich meine, Ostfriesland hat der Welt ja schon viel gegeben, nicht? Auch den friesischen Dreikampf, den kennt ihr ja alle, nicht? Das, der ist ja um die Welt gegangen zwischen Rechnen und Schreiben und Lesen, nicht? Den kennt ihr ja. Ja, das haben den Ostfriesen ja inzwischen die ganzen Kulturvölker nachgemacht. Du kannst ja heute hingucken, wo du willst. Überall sitzt einer zu rechnen oder zu schreiben oder vielleicht sogar zu lesen, nicht? Aber ja, die Ostfriesen sind ja fortschrittlich. Die sind ja richtig progressiv, sind die. Ja, die haben schon wieder ganz was Neues. Da wollen sie auch mit nach der Olympiade hin. Ja, sie haben eine ganz neue Disziplin entwickelt. Teebeutel-Weitwurf. Ja, ja, nun, aber darf man nun eins auch wieder nicht vergessen, nicht wahr? Also Ostfriesland liegt ja nun ein bisschen weit ab vom Schuss. Und das bringt denn mit sich, dass da nicht alles so billig ist, wie man das andernorts hat, nicht? Guck mal, wenn du nach Ostfriesland telefonieren willst, dann ist das immer ein bisschen teurer. Ja, das liegt ganz einfach daran, weil ab Oldenburg denn getrommelt wird, nicht? Aber inzwischen hat man natürlich schon ein paar Telefonstrippen nach Ostfriesland gezogen, nicht? Ja, und die haben da neulich so ein Telefon gebaut, oder so. Ich weiß nicht, das muss doch wohl bei Stickelkamperfein oder bei Eisenserloch gewesen sein, nicht? Und da sitzen denn so zwei von den Arbeitern, die sitzen da oben auf dem Mast und machen die Drähte da so fest. Das muss ja wohl so, ich weiß das nicht, aber die machen das denn. Und da stehen da unten zwei Bauern, die lachen sich halb krank. Und da sagen die Arbeiter zu ihnen, ja sag mal, warum lacht ihr denn so? Ja, sagen die Bauern, das ist doch ganz einfach. Mensch, wenn du den Weidezaun so hoch anbringst, da läuft doch jede Kuh drunter durch. Ja, und dann, eins muss ich dennoch, ja, das muss ich noch berichten, im Sommer, nicht so in August, dann sieht man ja sehr viele Ostfriesen so in Oldenburg und in Osnabrück. Wisst ihr auch warum? Nee. Ja, das ist doch ganz einfach, der Ostfriese möchte doch auch mal Urlaub im Süden machen, nicht? Ja, ja, nur leicht fällt ihm das natürlich nicht, denn die Arbeitsmöglichkeiten in Ostfriesland, die sind ja nun nicht zum Besten bestellt, nicht? Und guck, da war ein Riebster Hammer, glaube ich, muss das gewesen sein. Da war mal einer, der hatte keine Arbeit und der wollte denn was finden. Und da sagt sein Freund zu ihm, ja, das ist doch gar nicht so schwer. Fahr doch mal nach Emden hin, da ist ja das neue Volkswagenwerk und dort findest du bestimmt Arbeit, die suchen immer welche. Ja, und dann ist er da hingefahren und mittags war er wieder zu Hause. Ja, und da sagt sein Freund zu ihm, ja, hast du denn nur Arbeit gefunden? Ja, sagt er, nee, das habe ich eigentlich nicht, denn guck mal, da hängt draußen schon am Tor ein Schild. Ständig Arbeitskräfte beiderlei Geschlechts gesucht, ja, Kick, und das hab ich ja nicht. Du hol doch mal ob du lachen, Kerl. Ja, ja, ich wollte euch doch noch erzählen, da in diesem VW-Werk in Emden, da haben sie ja nur die Mittagszeit verkürzt, von einer halben Stunde auf 10 Minuten. Und ihr wisst wieder nicht warum, nicht? So, das ist doch ganz einfach, weil der Ostfriese sonst immer wieder neu angelernt werden muss. Ja, ja, Man, die Volkswagen, die in Emden gebaut werden, die für Amerika, nicht? Der Amerikaner fährt ja gern Volkswagen, den Emder Volkswagen, nicht? Und ja, nee, das ist nun nicht mehr. Die werden künftig nur noch über Bremen verladen. Die werden erst nach Bremen geschickt und da werden sie dann über den großen Teich geschickt. Wisst ihr auch warum? Nein. Na, weil die doch in Bremen erstmal gezählt werden müssen. Ja. Ja. Ja, das Zählen ist nicht des Ostfriesen größte Stärke. Nee. Eins weiß er natürlich, er kennt sich ja selber und zwei kennt er auch und ja, und dann wird es ein bisschen schwierig nach der zwei, nicht? Und ja, Ostfriesi weiß sich ja immer zu helfen, nicht? Und wenn ihm denn so drei Freunde mal so entgegenkommen, dann mit eins und zwei weiß er ja, nicht? Und dann sagt ihr mal bloß, ja, guck ihr beiden, habt ihr einen mitgebracht? Ja, nun kann man natürlich die Ostfriesen ganz leicht, die kann man ganz leicht behandeln. Man weiß ja, wie das ist, nicht? Diese drei Ärmelstreifen, die kennt ihr ja alle von der Marine. Bei der ganzen Marine, in der ganzen Welt ist das hier so. Und bei den Ostfriesen ganz besonders, nicht? Dann hat einer drei Ärmelstreifen, denn wisst ihr, an den könnt ihr euch halten, der kann rechnen und schreiben und lesen. Ja, nicht? Ja, kick. Und wenn ihr dann mal einen trefft, der nur zwei Ärmelstreifen hat, dann wisst ihr schon wieder, der kann rechnen oder schreiben oder lesen. Ja. Nicht? Aber selbst auf dem plattesten Lande könnt ihr euch immer an einen halten, der wenigstens einen Ärmelstreifen hat. Der weiß nämlich einen, der entweder schreiben oder rechnen oder lesen kann. Da fällt mir die Geschichte ein. Wisst ihr eigentlich, wie Ebbe und Flut entstanden sind? Ja, ja, pass auf, ne, das ist eine so einfache Geschichte, die kann man in jedem Lexikon nachlesen, nicht? Ja, Ebbe und Flut sind so entstanden. Der Ostfriese lebte ja früher auf dem Moor, nicht? Und dann kam er zum ersten Mal an die See. Und dann guckt er über den Deich und dann hat sich die See so verschreckt, dass sie sich sofort zurückgezogen hat. Und seit dem Tage guckt das Wasser denn zweimal täglich, jede sechs Stunden nochmal nach, das ist denn die Flut, ob der Ostfriese noch da ist. Ja, bei der Gelegenheit, ja, dann muss ich euch natürlich auch gleich fragen, wisst ihr denn, wie das Wattenmeer entstanden ist? Ja, das hängt damit zusammen. Guck, als der erste Ostfriese seine Nase über den Deich steckte und das sah, da sagt er, Wattenmeer. Das kannst du heute noch erleben, wenn du mal in Urlaub nach Ostfriesland fährst und der Fremdenverkehr in Ostfriesland, der hat ja gewaltig zugenommen, seitdem es Ostfriesenwitze gibt. Und wenn du denn mal so eine Wanderung machst mit so einem Wattenführer und der zeigt dir dann, was ein Priel ist und was ein Krebs ist und so den ganzen Kram, den zeigt er dir denn, nicht? Und der mit dem Maul, den greift er mit der Hand so richtig tief rein in den Schlick und holt da so eine Ladung raus. Weißt du, was er denn in der Hand hat? Dreck. Na, so ungefähr 1 Kilowatt. Ja. Na, ohne die Deiche ist Ostfriesland natürlich überhaupt nicht zu denken, nicht? Und die Menschen, die dort leben, die müssen sich nur darauf einrichten, nicht? Und ja, die Natur hat den Ostfriesen ja nur auch richtig ausgestattet, nicht? Der hat ja deswegen auch so zwei verschieden lange Beine, damit er immer am Deich so lang laufen kann, nicht? Aber das sind ja nicht nur die Menschen in Ostfriesland, es sind ja auch die Tiere in Ostfriesland, nicht? Guck mal, wenn ihr mal so in Urlaub fahrt nach Borkum oder Norderney oder Langeoog oder wo unser eins denn so hinfährt, nicht? Oder eure eins denn so hinfährt, nicht? Denn wenn ihr denn mal so Möwen auf den Rücken fliegen seht, nicht? Denn wisst ihr genau, da irgendwo muss Ostfriesland sein. Die mögen sich das Elend auf dem Lande nämlich nicht angucken. Oh, Ja, und da muss ich euch eins sagen, ich sprach ja eben schon von den Tieren. Der Ostfriese ist ja tierlieb. Der ist man einmal tierlieb. Ja, oh, ist der Tier. Das kannst du sehen, wenn du durch Ostfriesland gehst und gehst da über den Bauernhof. Der kann dir das passieren, dann kommt dir ein Schwein entgegen. Und das Schwein hat ein geschientes Bein, so ein Holzbein haben die denn, nicht? Ja, ja, das macht der Ostfriese, weil er ja nun nicht wegen jedem Eisbein gleich ein Schwein schlachten will, nicht? Und bevor wir nun gleich in die nächste Abteilung gehen, wollen wir noch eben eine kleine Pause machen, nicht? Ja, und dafür schmeißen wir dann noch eben den Riemen auf die Orgel. Zeigt sich uns jetzt der Ostfriese als solcher. Und auch das wollen wir eben wieder dolmetschen für unsere Ostfriesen. Die wissen ja, was ich gesagt habe. Der Lü dürftig den Hals voll legen. Ja, sag mal, da fällt mir ein. Wisst ihr eigentlich, dass der Ostfriese vom Seehund abstammt? Nein! Ja, nein, das wissen ja nun alle. Ja, ja. Die Großväter, das waren noch Seehunde, nicht? Und die Väter, die wurden dann von ihrer Herde ausgestoßen und waren so eine Art Heuler, sagt man da wohl zu, nicht? Ja, und die jetzigen Ostfriesen, das sind eben die letzten Heuler, nicht? Ja. Das müsst ihr aber nicht falsch verstehen. Nein, die Ostfriesen sind die Spanier Deutschlands. Ja, doch, wie beweglich die sind und wie immer vorn an die sind, was die alles erfunden haben. Guck, die Würstchen in Kugelform stammen von den Ostfriesen, nicht? Ja, und die Ostfriesen haben auch dafür, ja, weißt du, Arne, weiß ich wohl. Und die Ostfriesen haben auch dafür gesorgt, dass nun die Streichhölzer alle mit dem Kopf nach einer Seite hin liegen in der Dose, nicht? Früher lagen die alle nach der anderen Seite hin, nicht? Ja, nee, das ist nur vorbei. Ja. Und überhaupt auch das Ganze so, wenn ich mir das so erinnern tue, so das ganze ostfriesische Brauchtum, so, wenn ja mal so ein richtiger Verein da zusammen ist und sie wollen ja mal ein Denkmal, wollen sie denn freigeben für die Bevölkerung, dass sie dich das alle angucken können, nicht? Und da steht denn also der Vorsitzende von Verein, der steht denn da und sagt, liebe Landsleute, wir sind hier alle in einen großen Haufen getreten, um heute dieses Denkmal zu enthüllen. Und ja, und dann stehen da die Ehrenjungfrauen und das Denkmal ist ja noch mit so einem Tuch drüber, nicht? Und dann kommen die Ehrenjungfrauen und lassen dann die letzte Hülle fallen. Und er freut sich das ganze Land. Der Ostfriese wird ja manchmal sehr unterschätzt, nicht? Es ging ja jahrelang die Mär, dass also die Ostfriesen, wenn sie heiraten, dass sie dann im Hochzeitszug eine Karre mit Mist mitschieben, nicht? Ja, das ist allen Ernstes erzählt worden und dann wird die auch mit ins Schlafzimmer geschickt, wo denn die Hochzeitsnacht denn sein sollte. Ja, angeblich, weil sich die Fliegen darauf setzen sollten, nicht? Und nicht auf die Braut. Aber nee, nein. Nein, und was ich euch sage, aus der Kenntnis der Dinge muss ich euch sagen, der Ostfriese fängt die Fliege ganz anders. Der Ostfriese hat zum Fliegenfang eine kleine Zigarrenkiste. Ui. Aber ohne Deckel. Und dann nimmt er einen Zwirnsfaden und dann spannt er den der Länge nach drüber und macht den fest an Seiten. Und dann nimmt er eine Laubsäge und dann sägt er eine kleine Leiter aus und die stellt er dann vom Boden von der Zigarrenkiste oben nach dem Rand hin. Ja, so, nun kommt natürlich die Fliege angesurrt, so und dann setzt sie sich auf den Zwirnsfaden, nicht? Ja, und dann ist der Ostfriese ist ja schnell, nicht? Dann kommt er und schneidet den Zwirnsfaden durch und dann fällt die Fliege runter. Ja, werdet ihr sagen, ja, dann kann die aber die Leiter ja wieder raufkriechen nach draußen. Ich kann sie nicht, das ist der Trick des Ostfriesen. Die Leiter ist angesägt. Der Ostfriese hat überhaupt eine ganz eigene Technik entwickelt, Tiere zu fangen. Guck mal, früher gab es ja, so wird erzählt, aber früher gab es ja wohl mal Bären in Ostfriesland, nicht? Ja, und der Ostfriese, für den war das so einfach, einen Bären zu fangen. Der brauchte dazu bloß einen Spiegel und einen Kühlschrank und einen Spaten und einen Sack Mehl. Ja. Sonst nix. Nee, sonst gar nicht. Das ist ganz einfach. Guck, der Ostfriese gräbt einfach ein Loch in die Erde, ja, nicht? Und dann geht der Bär da rein. Und wenn er da drin ist, dann schüttet ihm der Ostfriese den Sack mit Mehl über den Kopf. Oh. Und dann nimmt der Bär den Spiegel und denkt, er ist ein Eisbär und geht in den Eisschrank rein, der macht ihn zu, ne? Hat ihn gefangen. Ne? Ja, der Ostfriese hat ja überhaupt eine ganz besondere Beziehung zu Tieren, nicht? Guck, und seitdem geht die alte Mär in Deutschland, ja, Ostfriesland fängt da an, wo die Kühe hübscher werden als die Mädchen. Aber das stimmt nicht, das stimmt nicht. Nein, das ist nicht wahr. Das ist echt nicht wahr. Ostfriesland fängt da an, da könnt ihr es am besten dran erkennen, wenn ihr so von Oldenburg kommt oder von Wilhelmshaven oder aus dem Ermsland. Das könnt ihr am besten daran erkennen, wenn hinten hinter den Häusern auf der Wäscheleine, wenn da das Toilettenpapier zum Trocknen ausgehängt ist. Ne? Da fängt Ostfriesland an. Ich meine, aber Ostfriesland wird natürlich ja geprägt von seinen Menschen, nicht? Und da fällt mir gerade so eine nette kleine Geschichte ein. Da ist ein Pastor, ich weiß, er muss wohl in Westrauderfein oder so irgendwo gewesen sein, da im Kreis Lehe irgendwo. Und da sagt also der Pastor denn zu, weißt du nicht, ob das Heiko Jansen gewesen ist oder Jan Jansen oder einer von denen war das. Und der sagt er zu ihm, ja, mein lieber Jansen, sagt der Pastor zu ihm, ich verstehe nur überhaupt nicht, ihr Junge in der Schule, der ist immer so fürchterlich am Fluchen. Muss das denn nur sein? Können Sie ihm das nicht mal abgewöhnen? Ich weiß gar nicht, woher der Bengel das haben soll. Sie sind doch so einen netten, umgänglichen Menschen. Ja, sagt Bruder Jansen, das macht den Däubel weten, wo dieser verfluchte Junge das verdammte Flöten herhält. Aber trotzdem, seid euch darüber im Klaren, Ostfriesland ist ein begehrtes Land. Da hat neulich eine große Hamburger Illustrierte, die hat ein Preisausschreiben gemacht. Gift ja immer so Preisausschreiben, da kannst du dies gewinnen und das gewinnen. Und da war der erste Preis, eine Woche Ostfriesland. Und der zweite Preis, zwei Wochen Ostfriesland. Oh ja. Was, zwei Wochen Ostfriesland? Ja, seht ihr, ein Ostfriese begreift das sofort. Du hast deine Schwierigkeiten damit, nicht? Ja. Guck mal, der Ostfriese ernährt sich natürlich, daran liegt das. Der Ostfriese ernährt sich von den Früchten des Feldes. Ja, überwiegend allerdings von Bohnen. Ja, Bohnen, die kennt er in vielerlei Gestalt. Da gibt es Hartschildbohnen und Walschgitbohnen und Obdrückbohnen und Insetbohnen und ja, das kennt ihr doch alles gar nicht, nicht? Aber das muss der Ostfriese haben, damit er eine gewisse Selbstbestätigung bekommt, damit er auch mal tonangebend ist, nicht? Ja. Da braucht ihr gar nicht so zu lachen. Das ist die Nahrungsaufnahme des Ostfriesen, die hält ihn fit. Und er trimmt sich dann auch öfter mal nicht. Bloß beim Abendbrot, da muss immer einer aussteigen, der darf nicht mitessen. Nee, der muss mit dem Rad um den Tisch rumfahren, mit dem Fahrrad. Ja, das ist, damit die also Licht beim Essen haben. Nicht? Ja. Ja. Ja, ja, ja, das ist wirklich wahr. Und der, vor allen Dingen, das mit dem Licht, ja, der Mensch braucht ja Licht heutzutage, nicht? Ja. Und seitdem die Licht haben, ist ein Elektriker ein Mangelbruch. Ja, es liegt daran, dass der Ostfriese eben meistens das Licht mit einem Hammer ausmacht, nicht? Ja. Ja, nur kein falschen Beifall, nun nicht. Der Ostfriese lebt nämlich nicht nur in seinem eigenen Gedankenwelt, der denkt auch darüber hinaus. Guck mal, der Ostfriese bietet sich auch an. Ja, das wusstet ihr gar nicht, nicht? Ja, guck mal, da gibt's doch die berühmte Geschichte in Amerika. Da war so ein Mensch, der hat da also wohl so ein paar Leute da irgendwie so massakriert oder so. Den haben sie zum Tode verurteilt. Du Gott sei Dank, der ist ja nur begnadigt worden, nicht? So 3 Tagen aus Friesland, nicht? Ja. Aber weil wir nur gerade von den Ostfriesen sprechen, nicht? Und von den Amerikanern. Darüber müsst ihr euch im Klaren sein, was die Amerikaner können und was die Russen können. Das können die Ostfriesen schon lange. Die sind viel fortschrittlicher. Die Ostfriesen waren schon vor 20 Jahren hinterm Mond. Wenn ihr für die Geschichte Ostfriesland keinen Nerv habt, nicht, dann müsst ihr das mal bloß sagen. Nicht? Es gibt auch in der Gegenwart in Ostfriesland eine ganze Menge, was richtig interessant ist. Neulich haben sie da am Stadtrand von, ich glaube von Aurich ungefähr muss das gewesen sein, da haben sie 4 weiße Kotflügel gefunden auf dem Feld. Auf dem Feld? Ja, ja, das war ein Skelett gewissermaßen, nicht? Denn das war mal so ein Streifenwagen von der Polizei gewesen und der war grün angestrichen und den haben die verputzt, nicht? Ja, ja. Ja, der Ostfriese ist eben gesund, der kann das ab. Ja, ja, ja. Und es ist übrigens eine große Mär ist das, nicht, dass der Ostfriese Holzschuhe an den Füßen trägt, damit man seine Schwimmhäute nicht sieht. Das ist nicht wahr. Der Ostfriese trägt die Holzschuhe aus ganz anderen Gründen. Ja, der trägt das, ja, nur damit er sich beim Grasessen nicht in die Zehen beißt, nicht? Das ist doch ganz einfach. Ich sag euch das genauso, wie das ist. Der Ostfriese wird immer wieder provoziert. Daran liegt das ganze Elend, dass der Ostfriese falsch eingeschaltet wird. Guck, da kommt so ein Schlagersänger und singt einfach so ganz munter. Denkt sich nichts dabei, das weiß ich wohl nicht. Aber singt so vor sich hin, hier ist ein Mensch. Und ja, der Ostfriese, der verputzt ihn denn. Und dann hat der Ostfriese Schuld, nicht? Guck, ich kenne da also mal so einen Kaufmann, so, ich glaube, Habo de Grodow, so was hätte, in Jemgumgaste oder Dirzimmer Verlaut oder irgendwo da wohnt der. Ja, den habe ich neulich mal getroffen, habe ihn gefragt, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Ja, sagte er, ich verkaufe immer meine Kartoffeln, so Zentner 10 Mark und davon lebe ich eigentlich ganz gut. Ja, sag mal, 10 Mark für einen Zentner und davon kannst du leben? Ja, sagt er, die kaufe ich ja für 5 Mark ein und von dem 1% lebe ich dann, nicht? Oh, ihr wisst so vieles nicht über die Ostfriesen. Guck mal, wisst ihr denn, wie der Ostfriese die Himmelsrichtung bestimmt? Ja, ja, ja, guck, das ist wieder sowas, wo also völlig falsche Sachen da denn zusammenkommen, nicht? Das ist so einfach. Guck mal, der Ostfriese steht auf, dann hält er die Nase in den Wind und dann riecht er, wo das nach Dornkar riecht. Da hinten liegt Norden. Ich sagte vorhin, Jaschko, also mit der Arbeit in Ostfriesland, das ist alles nicht so einfach. Ja, guck, da gibt es eine Menge reiche Menschen, aber die Bauern, die Großen, aber da gibt es auch eine ganze Menge Menschen, die nicht so viel Butter auf Brot haben, nicht? Und, aber eins ist ein Verkaufsschlager geworden in Ostfriesland. Das ist der Rasenmäher. Ich meine, die vermuten zwar, dass der zweckentfremdet wird zum Rasieren, aber immerhin, der verkauft sich gut in Ostfriesland. Natürlich muss man den Ostfriesen denn gelegentlich auch mal so ein bisschen steuern und ein bisschen lenken, sowieso jeden Menschen auf der Welt. Nicht? Ja, zum Beispiel, ja, früher auf dem Moor, da wurde ja nur furchtbar viel Torf gegraben und da heizten die mit. Kick, du weißt das, gestochen! Ja, nicht? Aber, das ist neuerdings verboten. Torf darf nicht mehr verkauft werden. Der Ostfriese verwechselt das zu leicht mit Schwarzbrot und ihm soll ja kein Unheil widerfahren. Nicht? Ja. Ja, genauso die alte Geschichte, warum der Ostfriese so viel Steckrüben anbaut. Ja, der Ostfriese ist ein fröhlicher Mensch. Ja. Er feiert auch gern mal. Und er trinkt eine Bowle. Und da will er dann auch mal so eine Art Ananas drin haben, nicht? Ja, das, die Behörden, die haben das längst begriffen. Die helfen dem Ostfriesen. Guck, wenn du durch Ostfriesland fährst und du hast so ein kleines Auto, so einen kleinen Pejükel denn und fährst da so lang und da siehst du an den Seiten von den Straßen, siehst du immer so tiefe Gräben. Ja, das ist damit der Ostfriese seine langen Arme unterbringen kann beim Laufen, nicht? Ja. Ja, der Ostfriese hat ein gewisses Eigenleben, das muss man ihm schon mal zugestehen. Der ist nun mal so, guck, da sind zwei Knechte mal gewesen in der Krummhörn. Krummhörn, das ist da diese Nordwestecke so von Ostfriesland, da so zwischen Emden und Norden ist das da so. So irgendwo in der Gegend von Frebsum oder Oblevat oder ich weiß nicht, wie das, da in der Gegend war das, nicht? Und da gehen sie zur Arbeit aufs Feld und sie nehmen auch eine Flasche Bier mit, ja. Und nun sitzen sie mit ihrer Flasche Bier auf dem Feld und sie haben keinen Bieröffner. Nun kriegen sie natürlich die Flasche nicht auf. Ja, was machen sie denn nun? Ja, da sagt der eine, pass auf. Du gehst nur eben nach dem Hof zurück, das ist ja mal bloß 10 Minuten, und holst dann eben Flaschenöffner. Ja, sagt der andere, das ist gut. Ja, und der geht dann auch los und der wartet mit seiner Flasche Bier. Und ist eine halbe Stunde vergangen, eine Stunde vergangen, der ist immer noch nicht wieder da mit einem Flaschenöffner. Und da denkt er, du versuchst das mal mit einem Stein oder mit einem Spaten, machst du den, versuchst mal die Bierflasche aufzukriegen, nicht? Und er versucht das und in dem Moment guckt der andere da so 20 Meter entfernt hinterm Busch hervor und sagt, wenn du schon so anfängst, dann habe ich überhaupt keine Lust mehr nach dem Hof zu gehen. Das ist ja gerade das, was den Ostfriesen auszeichnet, die Weltoffenheit, nicht? Und der Ostfriese ist immer schon zur See gefahren, nicht? Und ja, neulich ist der mal ein Ostfriese über Bord gefallen. Ja, der hat wohl ein klein bisschen zu viel getrunken gehabt oder so. Sonst fällt nämlich ein Ostfriese nicht über Bord, nicht? Und ja, dann ist er mit einem Hai in Kollision geraten und nun hat ein riesiges Messer dabei gehabt, aber gefressen worden ist er denn doch, denn er hat sich nicht gewehrt, ja, und dann hat man dann gedeutet, ja, das muss wohl daran gelegen haben, dass der Ostfriese nur weiß, dass man Fisch ja nicht mit einem Messer isst, ne? Ja, lacht ihr Mann alle. Aber das eine will ich euch sagen, wenn mal ein Atomkrieg ausbricht, dann rate ich euch rechtzeitig nach Ostfriesland zu gehen, denn da findet ihr Ereignisse alle erst 10 Jahre später statt. Ja.